3. Zeichen des Verfalls. Eine Bestandsaufnahme. Etwas ist faul im Staate Dänemark. William Shakespeare, Hamlet. Die Projektionen zur Entwicklung Deutschlands stimmen nicht froh, denn sie zeigen unmissverständlich, dass der Trend zu immer mehr Wohlstand gebrochen ist und die Konflikte zunehmen werden, die aus der wachsenden Zahl der Menschen im Rentenalter einerseits und der schrumpfenden Zahl der Erwerbstätigen andererseits erwachsen. Immerhin wird noch ein Produktivitätswachstum von 1% jährlich angenommen. Und das bedeutet, dass das BIP pro Erwerbstätigem bis 2050 um 58% und das BIP pro Einwohner um 36% steigen könnte. Das ist allerdings weder sicher noch selbstverständlich. Selbst wenn wir die Unwägbarkeiten des Klimawandels außer Acht lassen, wissen wir nicht, wie sich die künftigen Terms of Trade entwickeln und was Rohstoffe künftig kosten werden. Wir wissen auch nicht, wo die deutsche Industrie in 30 Jahren international stehen wird. Wir werden älter und weniger an Zahl. Deutschland hält sich sehr viel zugute auf die Qualifikation und den Fleiß seiner Arbeitskräfte, seinen Unternehmergeist, auf den technologischen Vorsprung seiner Produkte und seine Spitzenstellung in Wissenschaft und Technik. Es mag offen bleiben, inwieweit wir hier von vergangenem Ruhm zehren oder Wunschdenken erliegen. Selbst wenn wir gut sind und bleiben, wird es schwieriger, denn die anderen werden besser und vor allem zahlreicher. Diese Probleme teilen wir mit der gesamten westlichen Welt. Aber ein stark schrumpfendes, alterndes und vergleichsweise kleines Land wie Deutschland trifft diese Entwicklung besonders hart. Letztlich beruhen unsere Wettbewerbsstärken vor allem auf dem Ausbildungsgrad, den Ideen, den Fertigkeiten, dem Fleiß und der Motivation der Menschen in unserem Land. Denn wir müssen ständig neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen. Und diese müssen nicht nur unter Lohnkostenaspekten wettbewerbsfähig sein, denn die Produktion von lohnkostenintensiven Produkten haben wir schon weitgehend abgegeben. Eine funktionierende arbeitsteilige Volkswirtschaft ist eine komplexe Maschinerie. Sie braucht ein Angebot an einfachen Dienstleistungen und qualifizierter Handarbeit, ein solides Rechtssystem, eine geordnete Verwaltung und gute Lehrer, genauso dringend wie Mathematiker, Ingenieure, Naturwissenschaftler und Techniker. Aber nur Letztere bilden die Gruppe, die den eigentlichen technischen Fortschritt vorantreibt, die für Richtung und Umfang technischer Innovationen bestimmend ist und die Entwicklung neuer oder besserer Produkte und Verfahren vorantreibt. Die Zahl deutscher Hochschulabsolventen in den sogenannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik ist zwischen 1993 und 2007 von 69.000 auf 76.000 gestiegen. Im OECD-Vergleich absolvierten im Jahr 2006 aber 7,8% eines Altersjahrgangs ein MINT-Studium. Deutschland und die USA erreichten hier mit 5,8% und 5,5% nicht einmal den Durchschnitt, während Schweden mit 10,9, Japan mit 9,5 und Großbritannien mit 9,0% deutlich darüber lagen. Selbst wenn der prozentuale Anteil deutscher MINT-Absolventen künftig steigen sollte, muss das infolge des demografischen Schwunds bei den kommenden Jahrgängen keinen absoluten Zuwachs bedeuten. Aufgrund der starken Zunahme der MINT-Absolventen in Fernost wird der Anteil Deutscher unter den MINT-Absolventen weltweit stark fallen und damit auch der deutsche Anteil an den Innovationen. Exzellenz im Weltmaßstab ist erst recht schwer zu erreichen. Das britische Hochschulmagazin Times Higher Education veröffentlicht regelmäßig eine Rangliste der weltbesten Hochschulen. Auf den ersten 30 Plätzen findet man 14 amerikanische, 7 britische sowie eine chinesische Universität. Als beste deutsche Hochschule kommt die TU München auf Platz 55. Derartige Ranglisten sind immer fragwürdig, doch sie liefern eine Indikation relativer Bedeutung. Längst vorbei sind auf jeden Fall die goldenen 20er Jahre, als weltweit rund die Hälfte der wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf Deutsch erschienen. Heute warten wir durch ein Meer deutscher Forschungspapiere, deren unbeholfenes Englisch uns oft traurig stimmt. Allerdings würden sie auf Deutsch auch nicht mehr Witz und literarische Qualität gewinnen. Die kontinuierliche Abnahme des quantitativen Potenzials an wissenschaftlich-technischer Intelligenz wird sich fortsetzen. Dass die Zahl der Geburten in Deutschland zwischen 1965 und 2009 auf die Hälfte gesunken ist und sich bis 2050 noch einmal halbieren wird, bedeutet auch, dass in Deutschland heute nur noch halb so viele und in weiteren zwei Generationen allein aus demografischen Gründen nur noch ein Viertel der talentierten Köpfe des Geburtsjahrgangs 1965 geboren werden wird. Natürlich vermindert sich dann auch die Zahl der Untalentierten entsprechend, aber die tragen ohnehin nichts zur Vermeidung von Engpässen in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung bei. Letztlich ist die schiere Größe einer Bevölkerung für sich genommen gar kein Argument. Im Jahre 1800 hatten die USA eine Bevölkerung von 5,5 Millionen, in England lebten 9 Millionen Menschen, in Deutschland 23 Millionen, in Frankreich 28 Millionen und in China 400 Millionen. Gemessen an der Zahl der Einwohner je Quadratkilometer wird Deutschland 2050 immer noch dreimal so dicht besiedelt sein wie im Jahre 1800.